sind für euch The Hitmen! We'll be right back. We'll be right back. Give me a chance to see that you are made. Christmas Day, 1000 Team Gefährdungs im Winter. Für euch an den nächsten Hitman!